Dallo. Hör auf, unter dem Gesetz zu leben. Arrête de vivre sous la loi. Amen. Anytime you choose the flesh, you are under law. Jedes Mal, wenn du dich für das Fleisch entscheidest, befindest du dich unter dem Gesetz. Toujours quand tu choisis la chair, tu te trouves sous la loi. Anytime you are, you know, your motive, your value, it's all about his flesh. Amen. It's about the natural blood and not the supernatural blood. It's about my family. You know, the family in the flesh, my mother, my father, my brother, my sisters, my friend, my neighbor, no flesh. You know, you are under law and not under the grace of Christ. You are naked and Satan is going to eat you. Wenn es bei deinen Entscheidungen und deinen Wünschen immer um das Fleisch geht, ne, dass du beispielsweise der fleischischen Familie gefallen möchtest oder deiner Mutter oder deinem Vater gefallen möchtest und dich immer in deinen Entscheidungen sozusagen auf das Fleisch berufst, ne, oder sei es fleischische Freunde, fleischische Hobbys, fleischische Beruf, all das, was sozusagen auf Fleisch basiert, dann befindest du dich unter dem Gesetz und wenn du das tust, dann bist du ein leichtes Spiel für den Teufel. Du bist sozusagen eine Zielscheibe für ihn und er hat freies Spielfeld, weil du unter dem Gesetz bist und dich nicht mehr unter der Gnade von Christus befindest. Donc c'est très important qu'on choisisse toujours la grâce et qu'on arrête de vivre sous la loi. Et tu vis sous la loi quand tu considères toujours la chair et le naturel. Par exemple, à travers la famille naturelle, quand tu considères le sang de la chair, de ta famille, de ta mère, de ton père, de tout le monde. Et c'est ça pourquoi tu dois arrêter de choisir la loi, mais de commencer de choisir l'esprit qui est le Christ. You know, those pretending spirits, they cannot pretend forever. Und dieser Geist, der einem was vormachen möchte, der kann nicht ewig einem was vormachen. Et l'esprit qui prétend ne peut pas prétendre pour toujours. Amen. Yesterday there was a young man in that event. You know, I was asking him questions. He was always saying yes, yes, yes, yes, yes, yes. Are you a child of God? Yes. Are you filled with the Holy Ghost? Yes. You believe the Lord is your Lord and your Savior, yes. Do you obey him? Are you after the laws of Moses or not? He said, I'm not after the laws of Moses, I'm after the laws of Christ. I said, who do you call your mother? She now mentioned her natural mother's name. Mm-hmm. And everybody, you just said, you don't obey the voice of Moses. I said, my mother is Christ Jesus. And are you getting it? Mm-hmm. You know, once you bring, you know, the seed, it's not only Ten Commandments. Mm-hmm. All others, not anything outside Christ, you are under the law. Mm-hmm. If it is now the natural family, mm-hmm. it's now, there is not a bad doctor's report more than what Christ is saying in your life. Mm-hmm. It's not about your Christ, your account more than your economy in heaven. It's not about the situation outside, more than the Christ in you. You are under law. Und gestern bei dem Event ist mir eine Person begegnet, der ich auch Fragen gestellt habe in Bezug auf Christus. Ne? Und jegliche Fragen, die ich ihm gestellt habe, hat er mit Ja beantwortet. Ich habe ihn gefragt, ob er ein Kind Gottes ist, ob er wiedergeboren ist, ob er den Heiligen Geist, ob er getauft ist im Heiligen Geist. Und er hat alle die Fragen mit Ja beantwortet. Und dann habe ich ihm gefragt, folgst du dem Gesetz von Mose oder folgst du Christus? Und er hat mir gesagt, er ist nicht hinter dem Gesetz von Mose her. Und dann habe ich ihn gefragt, wen nennst du denn deine Mutter? Und dann hat er mir den Namen seiner irdischen Mutter genannt. Und das hat ihn sozusagen dann selbst exposed, ne? Dass er dann wiederum nicht in der Wahrheit drin ist. Weil all das, es geht nicht darum, dass man sozusagen nicht nur den Gesetzen von Mose nicht befolgt, sondern alles, was sozusagen außerhalb von Christus ist und dementsprechend auch Fleisch ist, ist Gesetz. Das heißt, selbst wenn du, wenn deine Gedanken bei fleischlichen Dingen liegen, beispielsweise deinem Gehalt oder den Dingen dieser Welt, die dich beeinflussen, was der Arzt dir sagt oder oder wenn deine Freude, dein Frieden abhängig davon ist, was gerade um dich herum passiert, ne? Dass du abhängig davon bist, was die Welt dir sagt oder sonst irgendwelche fleischlichen Dinge, ne? All das, was sozusagen auf Fleisch basiert und außerhalb von Christus ist, dann befindest du dich auch unter dem Gesetz. Dafür musst du nicht das Buch Moses zitieren müssen, sondern all das, was einfach außerhalb von Christus ist, ist Gesetz. Mhm. Et pendant notre événement de gospel beat, j'ai parlé avec un homme et puis oui, je lui demandais, tu es né de nouveau? Il a dit oui. Tu es rempli avec le Saint-Esprit? Il a dit aussi oui. Tu obéis à la loi du Christ ou à la loi de Moïse? Il a dit, moi, j'obéis seulement à la loi du Christ. Et après, quand je lui ai demandé la question, qui est ta famille, qui est ta mère? Il m'a dit le nom de sa mère naturelle. Et c'est là que j'ai vu comment, oui, où il se trouve. Donc, il se trouve toujours dans la loi, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'obéir à la loi ou bien des 10 commandements de Moïse, mais chaque chose en dehors du Christ, c'est là où tu te trouves dans la loi. Quand tu considères toujours la leçon naturelle plus que le sang de Jésus-Christ, donc les enfants de Dieu, tu te trouves dans la loi. Et tu peux, par exemple, être aussi dans la loi quand tu vois toujours ta banque, par exemple, ou bien tu vois les rapports de docteur, tu vois tes résultats scolaires, tu vois des choses différentes qui sont basées sur la chair, basées sur le monde. Tu te trouves dans la loi si ta joie et ta paix dépendent toujours des situations qui sont à l'extérieur. Donc, tu es seulement sous la grâce si il s'agit de l'intérieur du Christ. Amen. Amen. You know, I asked, who is your mother? She called her natural mother's name. I said, that is your mother. I said, yes. I said, Matthew 12, who did Jesus call his mother? He called children, the family of Christ. Amen. So, that is how, once you now come to that position where you can now, you bring them to that position because they can pretend and even give good answer. Good answer. Good answer. It's like somebody telling you, if I ask somebody, are you a son of God? Yes. You believe in Jesus Christ? Yes. Are you born again? Yes. Are you filled with the Holy Ghost? Yes. You know, do you follow Moses? No, I don't follow the laws of Moses. I follow the laws of Christ. And do you bless the house of Christ? Okay, let me say, I will not go there first. I said, are you going to work? Do you earn any money? For example, you go to work. Why are you working? Are you working because of the flesh, or you are working for Christ's sake? Is Christ your motive, or you are your motive to pay your bills? So you understand me? Then from there, if they say, yes, I'm working for Christ's sake, he might get the answer. Then how much are you blessing the house of Christ? Is it more than your house bill? Is it more than, are you really saying the truth when it comes to blessing the house of Christ? Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. That's what you make the head. Mm-hmm. Und ich habe der Person, die ich dann gestern begegnet bin und mit der ich gesprochen habe, dann, nachdem sie mir sozusagen den Namen ihrer irdischen Mutter genannt hat, als ihre wahrhaftige Mutter, habe ich sie dann auf Matthäus 12 verwiesen, wo Jesus gesagt hat, dass meine Brüder und meine Mütter die Kinder Gottes sind, ne? Und dass er halt nicht seine irdische Mutter genannt hat. Und an diesem Punkt muss man erstmal kommen, ne? Man muss sozusagen, oder jede einzelne Frage, die man stellt, wird irgendwann mal diesen Täuschungsgeist auch irgendwann mal entblößen, ne? Weil eine Person kann zwar jede Frage mit Ja beantworten, ne? Dass sie wiedergeboren ist, dass sie die Taufe des Heiligen Geistes hat, dass sie hinter dem Gesetz von Christus her ist und nicht hinter dem Gesetz von Mose. Und die mag diese ganzen Fragen vielleicht mit Ja beantworten, aber wenn man dann an einen Punkt kommt, beispielsweise wenn ich frage, hey, warum arbeitest du? Und die Person eine fleischliche Antwort gibt und sagt, hey, ich arbeite, um meine Rechnung zu bezahlen. Oh, my family my mother is sick, I want to pay the hospital bill. Oder um meine Familie zu unterstützen, die es finanziell schwer hat, oder damit ich irgendwie Geld schicken kann an meine Familie, die im Ausland lebt oder so. Wenn man diese fleischlichen Dinge dann sozusagen nennt, dann zeigt sich dann auch wieder, wer der Kopf dann der ganzen Sache ist, ne? Wer der Kopf deiner Arbeit ist. Es ist dann wiederum nicht Christus, sondern die Person selbst. Oder selbst wenn die Person sagen würde, hey, ich arbeite für Christus und man dann nochmal tiefer bohrt und fragen würde, ja, wie viel gibst du denn dann in die Gemeinde? Ne? Dann wird sich dann auch wieder was exposen. Das zeigt dann auch wieder, okay, du bist dann der eigene Kopf deiner Finanzen anscheinend. Und es ist dann nicht Christus, weil du sozusagen dein Geld für dich behältst und die Gemeinde beispielsweise nicht segnest. Also man muss an diesem Punkt kommen, erst wenn du wirklich an diesem Punkt kommst, dass Christus wirklich alles ist für dich, dann lebst du auch wahrhaftig unter der Gnade. Tu peux aussi savoir, par exemple, si tu parles avec une personne et tu demandes la question sur le baptême du Saint-Esprit, la prière du salut, ou bien, si cette personne part à l'église ou pas, cette personne va dire toujours oui, oui, oui. Mais si tu veux maintenant prouver et voir si cette personne est réellement en Christ, tu peux demander, par exemple, la question... est-ce que tu pars au travail? Cette personne va dire oui. Et si tu demandes la raison pour laquelle cette personne travaille, là tu vas voir la réponse. Cette personne peut par exemple dire, bon, je travaille pour aider ma famille, je travaille pour payer le dette de ma mère, je travaille pour soutenir ma femme. Donc c'est là où tu vas voir s'il s'agit de la chair pour cette personne ou bien de l'esprit pour cette personne, à travers des questions qui vont révéler si cette personne se trouve sous la grâce ou bien sous la loi. Et sous la loi, c'est toujours quand pour cette personne, il s'agit de l'extérieur, de la chair, du naturel. Amen. Amen. Under the law, you are under a curse. Unter dem Gesetz zu sein bedeutet, dass du unter einem Fluch stehst. Si tu te trouves sous la loi, tu te trouves sous une malédiction. Galatians 3. Wir lesen Galater 3. Galates 3, verset 10. Are we there? Amen. Mm-hmm. Who can help us to reach that? Galater 3, Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Amen. For as many as are of the work of the law are under the curse. For it is written, curse is everyone that continue not in all things which are written in the book of the law. To do them. And this things, it means outside Christ, you must obey everything. Mm-hmm. And the flesh can obey nothing. Mm-hmm. Und wir lesen hier ganz klar, dass das Wort Gottes sagt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und das bedeutet, wenn du außerhalb von Christus stehst, ne, nicht unter seiner Gnade, du musst versuchen, das Gesetz sozusagen zu erfüllen, aber du kannst es ohne Christus nicht. Das heißt, du bist verflucht. Mm-hmm. Galates 3, verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et maintenant, on va lire encore verset 10, on a écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, il y a des gens qui veulent accomplir la loi de Moïse, mais ils ne sont pas capables à le faire parce qu'ils le font tout sans le Christ. Et si tu n'accomplis pas la loi complètement, tu es sous une malédiction. The kingdom of heaven is obeying Christ's commandment and not God's commandment. Im Königreich Gottes geht es darum, die Gesetze von die Gebote von Christus zu halten, nicht die Gebote von Mose zu halten. Donc au royaume des cieux, il s'agit d'obéir à la loi du Christ et pas à la loi de Moïse. Amen. It's obeying the word of Christ and not the laws that came through Moses. Es geht darum, Christus zu gehorchen und ihm nachzufolgen und nicht den Gesetzen zu gehorchen, die durch Mose kamen. Donc il s'agit d'obéir à la parole du Christ et pas à la loi de Moïse. Let's go to John 14, verse 15. Wir lesen Johannes 14, Vers 15. On va lire Jean 14, verset 15. Verse 14. Let's read from verse 15. He said, if you love me, keep my commandment. It's Jesus that is speaking here. Jesus spricht hier, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Verset 15, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. The truth is our commandment. Seine Wahrheit ist unser Gebot. Donc sa vérité est notre commandement. His word is our commandment. That is Christ's word alone. Sein Wort, das Wort von Christus, ist unser Gebot. Donc sa parole est notre commandement et c'est seulement la parole du Christ. Verse 16 said, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him. And you know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The Spirit of his Father. The Spirit of Christ Jesus. Jesus spricht hier vom Geist seines Vaters. Das ist der Geist von Christus Jesus. Et dans verset 16 et verset 17, Jésus-Christ parle de l'Esprit de son Père, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la grâce. It says by obeying what he called the truth, his word, that is how you cooperate with the Holy Spirit. Indem wir seinen Geboten gehorchen, seiner Wahrheit gehorchen, so kooperieren wir mit dem Heiligen Geist. Donc ça signifie que quand on obéit à la parole du Christ, c'est comme ça comment nous sommes en train de coopérer avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jesus so many times separated himself from God. Jesus hat sich an vielen Stellen von seinem Vater abgesondert. Donc on peut voir dans la Bible comment Jésus-Christ s'est séparé de son Père parfois. Because of the truth and the law. Aufgrund der Gegenüberstellung von Gnade und Gesetz. À cause, de la loi et de la vérité. Though both are the word of God. Obwohl both are coming from God himself. Obwohl beide von Gott kommen. Malgré la loi et la grâce vient de Dieu, Jésus-Christ est parfois séparé de son Père. Remember John 1:17 said, through Moses, God gave man the law. Grace and truth came by Christ Jesus. Both are from God. Erinnert euch an die Worte in Johannes 1, Vers 17, ne? Dass das Gesetz durch Mose gegeben wurde, aber Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus gekommen ist. Aber beides stammt oder hat den Ursprung von Gott. Donc rappelez-vous de ce que Jésus-Christ nous a dit dans Jean 1, verset 17. Il a dit que les commandements venaient de Moïse, mais ça vient aussi à travers de Dieu. Mais la vérité et la vie, l'esprit, ça vient à travers de Jésus-Christ. Donc ce sont deux choses différentes, bien qu'ils viennent aussi de Dieu. Christ is grace and truth. Christ. John 14, verset 6 also said it. He is the way, the truth and the life. Amen. Gnade und Wahrheit sind Christus Jesus und das lesen wir auch in Johannes 14:6. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Donc la grâce et la vérité ça vient seulement de Christ. Jean 14 verset 6 nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. No, are you seeing John 14? Wir sind immer noch in Johannes. Wir sind immer noch in Johannes 14 und schauen uns Vers 1 an. Nous sommes toujours dans Jean 14 et on lit maintenant verset 1. You can see he separated himself from God. Und auch hier sehen wir, dass er sich von seinem Vater abgesondert hat. Et ici on peut voir clairement comment Jésus-Christ s'est séparé de son Père. Let not your heart be troubled. Believe ye in God, believe also in me. You see, he's talking about two people here. Believe the word of God. Amen. Believe also in me. Believe the law is still there. But also believe in me. Believe my word. Und er sagt hier, glaubt an Gott. On it. Und er sagt hier, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ne? Glaubt an die Gebote. Ne? Sie sind halt immer noch da. Glaubt an das Gesetz. Es ist halt immer noch da. Aber glaubt auch an mich. Ne? Handelt nach meinem Geboten. Handelt nach meinem Wort. Verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc ici, il nous dit, oui, c'est vrai, la loi, les commandements existent toujours. On doit croire qu'ils existent, mais on doit seulement obéir à Jésus-Christ, à ses propres commandements. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, il y a seulement les commandements du Christ qui comptent et pas la loi de Moïse qui sont pour les gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Amen. You know, the law is not destroyed. The law is being fulfilled by Christ. Das Gesetz wurde nicht Das Gesetz wurde nicht zerstört, sondern es wurde erfüllt durch Christus Jesus. Und das Gesetz ist immer noch da. Donc, la loi n'a pas été détruite, mais ça a été accompli à travers de Jésus-Christ. Matthieu 5, 17. He said he did not come to destroy the law, but to fulfill it. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. In Matthäus 5, Vers 17, il dit qu'il n'est pas venu pour détruire la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Amen. And in Vers 18, I believe the law, but not obey the law, because no man can obey the law. It takes the spirit to obey the law. Und in einem Vers weiter sagt er dann, glaubt an das Gesetz, aber versucht nicht, das Gesetz zu halten. Ne? Befolgt dem Gesetz nicht, weil ein Mensch allein das Gesetz überhaupt gar nicht halten kann. Es erfordert Jesus Christus. Donc, le Christ nous dit qu'on doit croire à la loi, mais on ne peut pas obéir à la loi. On doit obéir à ses propres commandements, parce que personne est capable d'accomplir la loi. Romains 7 dit que la loi est spirituelle. In Römer 7 lesen wir, dass das Gesetz geistlich ist. Romains 7 nous dit que la loi est spirituelle. Amen. And John 6:63 said, the word that I speak unto their spirit, their life. Und you can see spirit to spirit. It's only the spirit that can stand the spirit. Also wir lesen, dass das Gesetz geistig ist. Und Jesus sagt in Johannes 6,63, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Wir sehen also, es geht halt um Geist zu Geist, ne? Dass das Gesetz, das geistlich ist, auch nur geistlich erfüllt werden kann und nicht durch Fleisch. Donc, Romains 7 nous dit que la loi est spirituelle, mais Jésus-Christ dit aussi que ses propres paroles sont esprit et la vie. Donc on peut voir que toutes les deux choses là sont, donc tout c'est entre esprit et esprit. Ça signifie tu peux seulement accomplir la loi si toi-même tu es spirituel, si toi-même tu es esprit, parce qu'encore la loi est spirituelle. C'est ça pourquoi on peut accomplir la loi seulement à travers de Jésus-Christ. Christ's law, Christ's word is greater than the law of sin and death. Die Gebote von Christus und die Worte von Christus sind größer als das Gesetz von Sünde und Tod. And all other commandment. Amen. Ja. Und was die 10 Gebote beinhaltet. Donc, la loi du la parole du Christ et les commandements du Christ sont plus grands que la loi de Moïse et les 10 commandements. Amen. Amen. That's Romans 8, verse 2-9. Das lesen wir in Römer 8. Amen. The Christians are after God's law, which is the law of sin and death. Das Christentum ist heute hinter den Gesetzen von Gott hinterher, dem Gesetz von Sünde und Tod. Et oui, les chrétiens aujourd'hui sont toujours, ils cherchent toujours d'accomplir la loi, mais la loi c'est la mort et la c'est la mort. And so many times they want to mix it. Und oftmals wollen sie alles miteinander vermischen. Et souvent ils veulent aussi tout mélanger. Amen. The inside the law of God, the outside just Jesus. Im Inneren geht es ihnen um das Gesetz, aber äußerlich wollen sie alles mit Jesus sozusagen bemalen. Dans l'intérieur, pour eux, il s'agit seulement de la loi, mais dans l'extérieur, ils prétendent qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ pour eux. Amen. We just read that obeying the law. Under the law, you are under a curse. It means under the truth, under grace, you are under a blessing. Wir haben soeben gelesen, dass wer unter dem Gesetz steht, verflucht ist. Das bedeutet also, dass wer unter der Gnade steht, unter einem Segen steht. Et on vient de lire que si tu es sous la loi, tu es sous une malédiction. Mais si tu es sous la grâce, tu es sous la bénédiction. Amen. Amen. In 1 Timothy 1, verse 8, it said, the law is good if used properly. Amen. In 1. Timotheus 1, Vers 8 lesen wir, dass das Gesetz gut ist, wenn es auch gesetzmäßig angewendet wird. Dans 1 Timothée 1, Vers 8, on a écrit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. En Matthieu, you can see, in Matthieu, Jesus used the law. Und auch in Markus 10 hat Jesus das Gesetz verwendet. Et même dans Marc 10, Jésus-Christ a utilisé la loi. To bring out, you know, to open the heart of this man, the good master. Um das Herz, mother came to him and called him good master. Um das Herz des Mannes zu offenbaren, das ihn guter Meister genannt hat. Il a utilisé la loi pour révéler la, le cœur de l'homme riche qui a appelé Jésus-Christ bon maître. Amen. Amen. If you read there, you can see the man said he have been obeying all the commandments from his youth. Wir sehen, dass dieser Mann Jesus sozusagen geantwortet hat und ihm gesagt hat, dass er all die Gebote schon von seiner Jugend an befolgt hat. Et cet homme riche a dit à Jésus-Christ que depuis son enfance, il a toujours obéi et accompli la loi. And Jesus, he said, he lacks something. Und dennoch hat Jesus zu ihm gesagt, dass es ihn an einer Sache mangelt. Mais malgré tout, Jésus-Christ lui a toujours dit qu'il manque quelque chose. Don't you obey all the word of God? Obwohl du das ganze Wort Gottes befolgt hast, fehlt, mangelt es dir an der Wahrheit, mangelt es dir an Christus, an mich. Bien que tu obéis à la loi, tu manques toujours quelque chose, tu me manques. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And I use the law to expose his heart. Go and sell everything. Go and sell everything is law. Er hat das Gesetz benutzt, um das Herz dieses Mannes zu offenbaren, indem er gesagt hat, dass er alles verkaufen soll. Donc il a utilisé la loi pour révéler le cœur de cet homme en disant vas-y et vends tout ce que tu as. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And according to the Bible, this man went away sad. Und wir lesen in der Bibel, dass dieser Mann traurig davongegangen ist. Mm-hmm. Et selon la Bible, cet homme riche a été triste. Il est parti. He refused to allow his heart to be purified. Er hat sich geweigert, dass sein Herz gereinigt wird, dass seine Gedanken gereinigt werden. Denn er wollte der Wahrheit nicht gehorchen. Il a refusé que ses pensées soient purifiées, que son cœur soit purifié. Amen. Again, Jesus used the law properly. He used it to open his eyes, this man's eyes. Und wir sehen, dass Jesus das Gesetz auch gesetzmäßig verwendet hat, denn er hat das Gesetz benutzt, um die Augen der Menschen zu öffnen, ne? Um die Herzen dieser Menschen zu offenbaren, auch am Beispiel von diesem Mann. Donc on peut voir que Jésus-Christ a utilisé aussi la loi pour ouvrir les yeux de cet homme. That this man could see that he was not even obeying God, though he thought he was obeying God. Dass diesem Mann bewusst wird, dass er überhaupt gar nicht Gott befolgt. Though he was obeying the Ten Commandments, he was not even obeying God. Obwohl er sich an die 10 Gebote gehalten hat. Oui. Donc pour que l'homme riche voit aussi que il n'obéit pas vraiment à Dieu malgré lui-même il pensait qu'il accomplit oui toute la loi. The purpose of the law is not to obey it, to bring us to Christ. Der Zweck des Gesetzes ist nicht, that's damit Romans es erfüllt 3, wird. Amen. Sondern damit die Menschen zu Christus kommen. Und das lesen wir im Römerbrief. Donc le but pour la loi, ce n'est pas pour qu'on accomplisse la loi, mais c'est pour qu'on vienne vers le Christ. Amen. Amen. Because if you violate one, you violate all. Said the book of James, James 2. Amen. Amen. Denn in Jakobus 2 lesen wir, dass wenn du ein Gesetz nicht befolgen kannst, dann hast du auch alle gebrochen. Mm-hmm. Donc parce que la Bible nous dit que si on échoue d'obéir à un de ces commandements là, on a échoué dans tout. I thank Christ Jesus for his wisdom. Ich danke Christus Jesus für seine Weisheit. Et je remercie Jésus-Christ pour sa sagesse. Amen. His wisdom, which is truth. Denn seine Wahrheit ist seine Wahrheit. His truth is our wisdom. He used it. He used his own wisdom to expose this man. Denn seine Weisheit ist auch gleichzeitig seine Wahrheit. Und er hat sie benutzt, um diesen Mann, den er begegnet ist, zu überführen. Et la sagesse du Christ, c'est aussi la vérité, et il a utilisé la vérité, la sagesse du Christ pour lui révéler le cœur de cet homme. Amen. The law that came from Moses. Amen. You know, that law, go and sell everything and give to the poor. What you do is coming from Moses. But when Jesus now say to you, if it is not coming from Jesus, it's no longer coming from Moses. I don't know if you are getting it. Amen. That's why you obey it. That's how you are under the grace. Als Jesus die Worte zu diesem Mann gesagt hat und ihm sozusagen einmal das Gesetz präsentiert hat, ne, du sollst Vater und Mutter ehren, hat er gesagt, dass er all die ganzen Gebote schon von klein auf erfüllt hat, ne? Und das war das Gesetz, mit dem Jesus ihn konfrontiert hat. Aber die Worte, die Jesus dann zu ihm ausgesprochen hat, ne, dass er hingehen soll und alles verkaufen soll, dass die Worte, die er zu ihm ausgesprochen waren, waren Worte der Gnade, ne? Und hätte der Mann die Worte der Gnade befolgt, dann würde er auch unter der Gnade von Jesus Christus auch sein. Et on peut voir dans cette histoire, quand Jésus-Christ a parlé avec cet homme riche, Jésus-Christ a cité les commandements de Moïse, donc d'obéir aux parents ou bien de ne pas mentir. Et l'homme riche a dit qu'il a tout accompli depuis son enfance. Mais après, quand Jésus-Christ lui a envoyé de tout vendre, de tout vendre, c'est aussi une loi. Mais si Jésus-Christ dit quelque chose, ce n'est plus une loi, ou bien ce n'est pas la loi humaine, mais ça vient de lui-même. Et si cet homme riche était capable d'obéir à la voix du Christ, là, cet homme riche n'allait plus être sous la loi, mais sous la grâce. Parce que Amen. Tout ce que le Christ dit, c'est toujours, oui, dans la grâce. Amen. Amen. He uses some kind of wisdom to expose the heart of this man. Er hat seine eigene Weisheit benutzt, um das Herz des Mannes zu offenbaren. Donc il a utilisé sa propre sagesse pour révéler cet homme. Amen. Again, the law is good if used properly. Nochmal, das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig angewandt wird. Encore, la loi est bonne si on l'utilise correctement. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The same wisdom he gave me. Und dieselbe Weisheit hat er mir gegeben. Et c'est la même sagesse qu'il m'a donné. Myself and the ministry. Mir und dieser Gemeinde. Moi-même, mais aussi l'église. Myself and God's children here in this ministry. Mir und den Kindern Gottes hier in dieser Gemeinde. Moi-même et les enfants ici dans cette église. And that is why no one can pretend to be here. Und deswegen kann niemand vortäuschen, hier sein zu wollen. C'est ça pourquoi personne peut prétendre d'être de faire partie de cette église. Denn entweder man ist wirklich Teil dieser Gemeinde oder man ist es nicht. Parce que soit tu fais vraiment partie de cette église ou tu n'es pas là. You know, at the beginning, it can be here, it's a matter of the message from Christ. Amen. It is a matter of time, the matter of the message of Christ, the matter of the truth. That person will be exposed. Und zu Beginn kann vielleicht eine Person diesen Schein sozusagen aufrechterhalten. Ne? Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Täuschung sozusagen ins Licht kommt. Und es ist nur eine Frage der Zeit oder eine Frage der Botschaft von Christus, die diese Person dann überführen wird. Mhm. Et oui, les gens qui prétendent de suivre Jésus-Christ, de faire partie d'une église vivante, ils peuvent seulement prétendre pour un quelque temps, parce que si le message devient de plus en plus difficile pour cette personne, là ils vont quitter l'église. Under grace you will have his wisdom. Unter der Gnade wirst du seine Weisheit auch erhalten. Sous sa grâce tu vas voir sa sagesse. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Under grace you will have his wisdom. Unter der Gnade wirst du seine Weisheit erhalten. Sous sa grâce tu vas voir sa sagesse. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Told the man, go and sell everything and give. And give. So that you will have wealth in heaven. Amen. Amen. Er hat dem reichen Mann gesagt, geh und verkauf alles, damit du Schätze im Himmelreich hast. Donc Jésus-Christ a dit à l'homme riche, vas-y et vends tout ce que tu possèdes pour avoir la richesse au royaume des cieux. Amen. Amen. So also is Solomon's wisdom. If you read 2 Chronicles chapter 1 from verse 7, please read it at all. We will not have time to go there. Amen. Yes, bitte zu Hause. Let it be your homework. 2 Chronicles 7. Chapter 1 from verse 7 to the end. Lest bitte zu Hause 2. Chronik, Kapitel 1, ab Vers 7 zu Hause und schaut euch die Weisheit von Salomo dort an. Amen. Mm-hmm. And also 1 Kings 3, verse 16 to the end. Solomon and two women und auch fighting over a living child. Und remember the story. Und auch 1. Könige 3, ab Vers 16, da lesen wir die Geschichte von zwei Frauen, die zu Salomo gekommen sind, damit er einen Streit zwischen ihnen schlichtet. Et la sagesse que nous avons aujourd'hui, c'est la même sagesse que le roi Salomon avait. C'est ça pourquoi on va lire à la maison 2 Chroniques 1, verset, à partir de verset 7, et encore 1 roi 3, verset 16, où il s'agit de deux femmes qui ont discuté à cause d'un bébé. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Praise the Lord. Alleluia. 1 Kings 3, 16. 1 Kings 3, verse 16 to the end. Amen. Mm-hmm. Under grace, you will be full of wisdom. What kind of wisdom? Unter der Gnade wirst du voll sein von der Weisheit von Christus. Et sous la grâce, tu vas être rempli de la sagesse du Christ. Under law, you will be full of the wisdom of this world, which is evil wisdom. Unter dem Gesetz wirst du voll sein von der Weisheit dieser Welt, was die böse Weisheit ist. The Pharisees, for example. So wie die Pharisäer beispielsweise. Mais sous la loi, tu vas être rempli de la sagesse de ce monde qui est mauvais, qui est mauvais, comme par exemple les pharisiens. Amen. Amen. Again, the law is good if used properly. Nochmal, das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig angewendet wird. Encore, la loi est bonne si on l'utilise correctement. You know, if you can't tell somebody, come to Jesus and be saved. It's law. Wenn du zu jemandem beispielsweise sagst, komm zu Jesus und werde errettet, dann ist es Gesetz. Si par exemple tu dis à quelqu'un viens vers Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ pour être sauvé, tu dois savoir que c'est la loi. That is not grace but law. Es ist nicht die Gnade, sondern Gesetz. But we use it. Aber wir sagen es dennoch. We use it properly. Aber wir sagen es dennoch und wir nutzen diese Art von Gesetz, weil wir es gesetzmäßig anwenden. C'est ça, c'est pas la loi, c'est la grâce. Non, c'est pas la grâce, mais c'est la loi, mais on l'utilise correctement. Amen. Mm-hmm. Savior and not Lord. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Ja. Wir sprechen nicht hier von Retter, dass die errettet werden, aber nicht vom Herrn, dass er auch der Herr sein soll von diesen Menschen. Parce qu'on ne parle pas seulement que Jésus-Christ soit leur sauveur, mais aussi leur Seigneur. That is what religion is today. That is why the Christian, they are stuck. Amen. They are saved. And you know, what are the prayer of salvation? That's all. Und das ist auch was. There's no growth. Because there is, he is not their Lord. They come to him to be saved. But he is not their Lord. So, my Lord and my Savior. They are self-savior, but the Lord they reject, they ignore. Because for him to be your Lord, it's total submission. Mm-hmm. It takes humility. Mm-hmm. Und das ist das, wonach die Religion heutzutage hinterher ist, ne? Nach diesem Retter, ne? Dass sie errettet werden. Und deswegen ist auch das Christentum steckt sozusagen auch darin fest, weil es ihnen immer darum geht, dass der Herr sozusagen sie errettet, ne? Dass sie gerettet werden, aber sie ignorieren den Aspekt des Herrseins, ne? dass der Herr mittlerweile nicht ihr Retter ist, nur ihr Retter ist, aber nicht ihr Herr ist. Weil was bedeutet das, dass Jesus wirklich sein Herr ist? Das bedeutet wirklich totale Abhängigkeit von ihm, ne? Dass man sich total ihm hingibt. Diese Hingabe erfordert auch Demut, ne? Dass du sagst, ich gehöre mir nicht selbst, sondern ich gehöre Jesus Christus. Aber da gelangt die Religion und vor allen Dingen das Christentum gar nicht. Mhm. C'est ça pourquoi on peut voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours dans la même position comme avant. Ils n'avancent pas, ils sont toujours immatures et puis ils n'ont pas vraiment une relation avec Jésus-Christ parce que pour eux, il s'agit d'accepter Jésus-Christ seulement comme sauveur et jamais comme Seigneur. Parce que si tu acceptes quelqu'un comme Seigneur, ça signifie que tu dois te soumettre complètement à cette personne et que tu dois t'humilier complètement, mais les gens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas donner leur vie, leur droit, donc tout à Jésus-Christ. Ils veulent toujours être leur propre Seigneur. C'est ça pourquoi Jésus-Christ est seulement leur sauveur, mais ils sont toujours dans la même position. Amen. In John 17, verse 3, Jesus revealed his grace to us, which is to be one with him, to know him, is to be one with him. In Johannes 17, Vers 3 hat der Herr uns seine Weisheit offenbart, und zwar, dass es darum geht, eins zu sein mit ihm. Et dans Jean 17, verset 3, le Christ nous a révélé sa propre sagesse, ça signifie d'être un avec le Christ, de connaître le Christ. Luke 6, please. Look at the O, the law. This is completely law. Wir lesen Lukas 6 und schauen uns hier das Gesetz an. Luke 6. There are a lot of laws there. If you go and if you read it and allow the Holy Spirit to help you to understand it. Im ganzen Kapitel Lukas 6 befindet sich sehr viel Gesetz drin. Falls ihr das irgendwann mal lesen solltet, wird der Heilige Geist euch das alles offenbaren. Mm-hmm. Et si par exemple tu lis Luke 6, tu vas voir comment ce passage est rempli de la loi. Verse 37. Wir lesen Lukas 6, Vers 37. On va lire maintenant Luc 6, verset 37. It says, judge not, and you shall not be judged. Condemn not, that you shall not be condemned. Forgive, and you shall be forgiven. To forgive, so that you be forgiven, is love. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Das ist alles Gesetz. Luc 6, verset 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donc tout ça là, c'est la loi. Amen. Amen. Forgive so that you will be forgiven. It's law. Grace is forgive because you have been forgiven. Vergebt, so wird auch euch vergeben werden, ist Gesetz. That's Ephesians 4, verse 32. Amen. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 32. Aber unter der Gnade ist es vergebe, weil dir schon vergeben wurde. Mm-hmm. Si Jésus-Christ nous dit de pardonner pour qu'on soit aussi pardonné, dans verset 37 par exemple, c'est là où on peut voir comment il utilise la loi. Mais maintenant, pour nous les enfants de Dieu, comme on a aussi écrit dans Éphésiens 4, on pardonne les uns et les autres parce que nous avons été déjà pardonnés par lui. Amen. Mm-hmm. So also it's verse 38 of Luke 6. It says, give and it shall be given unto you. This is law. Gebt, so wird euch gegeben werden, ist Gesetz. Amen. Donc, verset 38, donnez et il vous sera donné, c'est aussi la loi. Amen. Amen. It says, shake it, it says, give and it shall be given unto you. Good measure, press down and shake it together and run it over, shall make give unto you, unto your bosom. For with the same manner that you made, this is a tooth for a tooth. You see that? It's law. Amen. We give because we have been given. We don't give so that we'll be given. Grace, the law is you give so that God will give you. Grace is you give because you have been given. Und wir sehen hier in Vers 37 und Vers 38, dass das alles dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip ist, ne? Dass das komplett Gesetz ist, ne? So nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, ne? Du gibst, weil du gegeben worden bist, aber im Gesetz ist es nicht so. Im Gesetz geben wir, weil uns bereits reichlich gegeben worden ist durch Christus. Wir vergeben, weil uns bereits reichlich vergeben worden ist in Christus. Et ici dans verset 37, ou bien à partir de verset 37, on peut voir comment Jésus-Christ utilise la loi. Donc le principe de œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'ici il nous dit, donner et il vous sera donné. Mais nous aujourd'hui, à travers l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, on donne parce que nous avons été donnés. On pardonne parce que nous avons été pardonnés. C'est plus le principe d'œil pour œil, mais ou bien dent pour dent, mais c'est le fait que on donne, on agit parce que le Christ a déjà fait tout pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Ephesians 1, 3, it says we are already blessed. Amen. And now we are going to be blessed. You cannot give what you don't have. Amen. In Epheser 1, Vers 3 lesen wir, dass wir bereits gesegnet wurden, ne? Und nicht nochmal gesegnet werden. Wir haben es bereits erhalten. Du kannst nicht das weitergeben, was du nicht hast. Et dans Éphésiens 1, verset 3, on a écrit que nous sommes déjà bénis. Donc, on ne peut pas donner quelque chose si on ne possède pas cette chose. Donc, on bénit parce que nous avons la bénédiction en nous. Amen. Amen. So, another, let me quickly say another. Do unto people what you want them to do unto you. That's law. Und ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. It's all about you. You, you. Amen. Ein anderes Beispiel wäre, das, was du nicht möchtest, dass man dir antut, das tue auch keinem anderen an. Ne? Das ist komplettes Gesetz, denn es geht um dich. Et un autre exemple pour la loi est aussi, si Jésus-Christ nous dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, si donc dans cette parole que Jésus-Christ nous dit ici, il s'agit seulement de toi. Donc, si il s'agit de la loi, il s'agit toujours de tes œuvres. Look at verse 31 of Luke 6, ici. Wir lesen Vers 31 von Lukas 6. Maintenant, Luke 6, verset 31. And as you would that men should do to you, do ye also to them likewise. We don't do what people should do for us. You know, we do what Christ did for us. Mm-hmm. Und hier steht es auch beschrieben, ne? Wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Aber so handeln wir nicht, wenn wir unter der Gnade sind, sondern wir handeln nach dem vollkommenen Werk von Christus. Und wir verlassen uns auf Jesus Christus in unserem Handeln und messen das nicht basierend auf der Art und Weise, wie Leute uns behandeln. Verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est aussi la loi. Mais pour nous aujourd'hui, comme les enfants de Dieu, on fait des choses parce que le Christ a fait des choses pour nous. Donc, il ne s'agit pas de ce que nous on fait, mais on s'est confié sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. So, we close here, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nächste Woche geht's weiter. On Wednesday, we will continue. Am Mittwoch geht es weiter. Please listen to it again. Amen. Amen.